In der Röhmjungstraße, der TVRK, deren Bau in der Schlussphase forciert wird, ist der Innenbau der Wohnhäuser zu 99% erledigt worden. Die Erbauer, die die Installierung von Fenstern, Türen und weiteren beendet haben, konzentrieren sich jetzt auf die Arbeitsobjekte, die hohe technische Qualifikation erfordern. Beim Anstreichen im Inneren werden die Arbeitsvorschrift und die Forderung des Arbeitsverfahrens strikt eingehalten. So wird der Sicherung der Qualität der Vorrang eingeräumt und werden die täglichen Pläne unbedingt erfüllt.